Da sprach ihre Schwiegermutter Nimi zu ihr, »Meine Tochter, ich werde dir eine Heimat verschaffen, damit es dir wohl gehe. Nun denn, Boas, dessen Mädchen du dich angeschlossen hast, ist ja unser Verwandter, der worfelt eben heute Nacht die Gerstentenne. So wasche und salbe dich, lege deine besten Kleider an und gehe zur Tenne hinunter, aber gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er mit Essen und Trinken fertig ist. Dann aber, wenn er sich niederlegt, merke den Ort, wohin er sich legt, gehe hin, decke den Platz zu seinen Füßen auf und lege dich hin, er wird dir dann sagen, was du tun sollst.« Sie erwiderte ihr, »Ganz wie du sagst, will ich tun.« Hierauf ging sie zur Tenne hinunter und sät ganz, wie ihre Schwiegermutter sie geheißen hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und guter Dinge geworden war, ging er, um sich hinter dem Getreidehaufen niederzulegen. Sie aber kam leise herbei, deckte den Platz zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Da, um Mitternacht, erschrak der Mann, und als er sich vorbeugte, da befand sich, dass ein Weib an seinem Fußende lag. Er rief, »Wer bist du?« Sie antwortete, »Ich bin deine Magd Ruth, breite deinen Fittich über deine Magd aus, denn du bist Löser.« Er erwiderte, »Mögest du von Jahwe gesegnet sein, meine Tochter. Du hast nachgehends deine Liebe noch schöner betätigt, als zuvor, indem du nicht den jungen Männern nachliefest, ob arm oder reich. Nun denn, meine Tochter, sei getrost. Ich werde ganz deinen Worten gemäß an dir handeln, im Tore meiner Volksgenossen weiß ja ein jeder, dass du eine wackere Frau bist. Nun also, es ist ja wahr, dass ich Löser bin, aber es ist außerdem ein Löser vorhanden, der noch näher verwandt ist als ich. Bleibe die Nacht hier, wenn er dich dann am Morgen löst, gut, so mag er es tun, hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so werde ich dich lösen, so wahr Jahwe lebt. Lege dich bis zum Morgen nieder.« Also legte sie sich bis zum Morgen an seinem Fußende nieder. Dann erhob sie sich, ehe noch ein Mensch den anderen erkennen konnte. Er dachte nämlich, es darf nicht bekannt werden, dass die Frau auf die Tenne gekommen ist. Da sagte er, »Nimm den Überwurf, den du anhast, und halte ihn her.« Sie hielt ihn hin. Da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. So kam sie in die Stadt. Als sie nun zu ihrer Schwiegermutter kam, fragte diese, »Wie steht's mit dir, meine Tochter?« Da erzählte sie ihr alles, was ihr der Mann erwiesen hatte, und sprach, »Diese 6 Maß Gerste hat er mir gegeben, denn er sagte, du darfst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen.« Da sagte sie, »Verhalte dich ruhig, meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, ehe er die Sache heute zu Ende geführt hat.«